Telekom Fernsprecher kurz zur DAM 88 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören die Überreste eines Aufklebers, von dem nur noch zu lesen ist Afghanistan.de. Ansonsten, außer drei Damen, die hier vor dem Kaufhaus Seemann Textilsüpes einen Ständer beziehungsweise zwei Ständer mit Daunenjacken-Imitaten aufbauen und rechts neben sich einen Gitterwagen mit Pappresten bei sich haben. Hier am Kottbusser Damm keine weiteren Vorkommnisse, bis auf die Tatsache, dass eine Dame in einem schwarzen Kostüm hier vor dem kleinen Modehaus mit gelben Gummihandschuhen, einem Schrubber, einem Schrubbtuch und einem Eimer heißem Wasser den Eingangsbereich des kleinen Modehauses zu reinigen beginnt. Soweit der Bericht vom Kottbusser Damm. Ahoi.